Abschnitt 45 von Andersens Märchenergänzungsband. Dies ist ein LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Pamela Nagami. Andersens Märchenergänzungsband von Hans Christian Andersen, übersetzt von Guido Höhle. Kapitel 39. Frag die arme Frau. Es war eine uralte Rübe, so knollig, so dick und so sehr, die zeigte entsetzlicher Mut, begehrte noch einmal zur Ehe. Ein Fräulein, jung und gut, vom feinsten Wurzelblut, das Hochzeitsfest war. Unzahlbar gut war die Bewirtung und kostete nicht eine Pfennig. Sie naschten Mondschein, tranken Tau und aßen Blütenfäden aus Feld und Au. Die Rübenalte verneigte sich tief und grüßtet die Braut mit fröhlichem Mut. Die Worte quollen hervor, klug auf klug. Das Fräulein, es sagte nicht einen Müg, saß stumm und still unter schweren Druck, so jung und gut. Ja, so war es genau, fragt die arme Frau. Ein Kohlkopf segnete ein ihren Bund und Weißwürzen stellten Brautjungfern vor und Gürke und Spargel, die Trauzeugen sind. Kartoffeln sangen den Hochzeitschor und Tanzen ging los bei klein und groß. Der Würzelkreis sprang ohne Strumpfe und Schuh. Juchhu! Da platz er am Rücken und fiel zur Erde. War mausetot. Das Fräulein nicht weint sich die Augen rot. Es lachte nur still. Wie seltsam es ihr so da glucken. Nun war sie Witwe, war frank und frei. Nun konnte sie fassen das Leben beim Schopf. Nun konnte sie schwimmen in Suppentopf. Als Jungfer, frank und frei. Ja, so war es genau, fragt die arme Frau. Ende Kapitel 39.